choosing the one I love. I'm choosing to chase the death. I hold my breath and turn it into fire. I hold my breath and turn it into fire. Es ist der Gottverdammte der Teufel in mein Kopf. Es ist der Gottverdammte der Teufel auf der Fliese. Es ist der Teufel in der Form einer Frau. Einer Frau, die ich liebe. Sie ist eine Frau, so wie keine andere. Ihr schwarzes Haar ist lang und duftet gut. Nach ihr habe ich gesucht und ich habe sie gefunden. In einem Trugbild von dem, was ich erwartete. Sie ist so zart, als wär sie eine Fee. Ich hoffe nicht, dass das zwischen uns vergeht. Dass es zerbricht und ich dich nicht mehr seh. Ich bin zu Hause, doch spüre ich Fernweh. Weil sie nicht da ist, nicht bei mir lebt. Diese Sehnsucht, die sich nach ihr sehnt. Alles ist grau und kalt wie der Schnee. Doch warmes Blut, das an meinen Händen klebt. Ich weiß nicht, woher es nur stammt. Es sind Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Bin ich wirklich in der Lage, ein Menschenleben zu nehmen? Ich hör zwar Stimmen, doch kann sie nicht verstehen. I'm losing the one I love. I'm choosing to chase the death. I hold my breath and turn it into fire. I hold my breath and turn it into fire. Es ist der gottverdammte Teufel in mein Kopf. Es ist der gottverdammte Teufel auf der Fliese. Es ist der Teufel in der Form einer Frau. Einer Frau, die ich liebe. Alles fing ganz einfach an, doch das Ende wurde schwer. Auf dem Tisch liegt eine Fliese, ihre Oberfläche leer. Leer von all dem Staub und den leeren Versprechen. Dass du mich immer liebst, das hast du mir versprochen. Und ich hab das Herz genommen. Was Gott verbittet, soll der Mensch nicht trennen. Von dem einen Moment auf den anderen Tag warst du nicht mehr da. Und ich habe mich gefragt, hat das Leben einen Sinn? Ich wollte damit beginnen, mich an allem zu rächen. Meine Wut machte mich blind. Doch wenn ich dich so find, war der Preis mir auch egal. Durch die Hölle bin ich gelaufen, auf brennenden Kohlen. Durch das Eis bin ich geschwommen, um dich wieder zu holen. Egal von welchem Ort, du bist meine Frau und ich gab dir mein Wort, dass ich die Welt für dich in Stücke teile. Jedes dieser Scherben schieb ich tief in mein Fleisch. I'm losing the one I love. I'm choosing to chase the death. I hold my breath and turn it into fire. I hold my breath and turn it into fire. Es ist der gottverdammte Teufel in mein Kopf. Es ist der gottverdammte Teufel auf der Fliese. Es ist der Teufel in der Form einer Frau. Einer Frau, die ich liebe. I'm losing the one I love. I'm choosing to chase the death. I hold my breath and turn it into fire. I hold my breath and turn it into fire. Es ist der gottverdammte Teufel in mein Kopf. Es ist der gottverdammte Teufel auf der Fliese. Es ist der Teufel in der Form einer Frau. Einer Frau, die ich liebe. Ich komm dir näher, das mit jedem Schritt. Ich hol dich zu mir, wenn ich hier leblos sitz. Das Blut an meiner Hand, es war von mir selbst. Ich kollabiere und verlasse diese Welt. Ich komm dir näher, das mit jedem Schritt. Ich hol dich zu mir, wenn ich hier leblos sitz. Das Blut an meiner Hand, es war von mir selbst. Ich kollabiere und verlasse diese Welt.